Von den Bombendrohungen betroffen waren Gerichtsgebäude in Potsdam, Magdeburg, Erfurt, Saarbrücken, Wiesbaden, Kiel und Hamburg. In den meisten Städten wurden die Häuser geräumt. So mussten in Potsdam rund 200 Menschen das Justizzentrum verlassen. Auch der umliegende Bereich wurde gesperrt. Teilweise kamen Spürhunde zum Einsatz. Am Nachmittag gaben mehrere Gerichte an, der Betrieb laufe wieder normal. In Kiel war die Bombendrohung nach Angaben der Polizei mit »nationalsozialistische Offensive« unterschrieben. Eine Einschätzung, wie real ein rechtsextremistischer Hintergrund sein könnte, ist laut Polizei bisher nicht möglich. Hier hat die Staatsschutzabteilung der schleswig-holsteinischen Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Bundesjustizministerin Katharina Barley verurteilte die Drohungen gegenüber der deutschen Presseagentur scharf. Wer Gerichte bedroht, so die SPD-Politikerin wörtlich, greift die unabhängige Justiz und unser demokratisches Gemeinwesen an. Sie betonte, die Straftaten müssten mit allem Nachdruck aufgeklärt und die Täter zur Verantwortung gezogen werden. In dem Zusammenhang verurteilte Barley auch den Angriff auf den Bundesgerichtshof in Leipzig in der Silvesternacht. Dort hatten Vermummte unter anderem Fenster eingeschlagen. Am Montag hatte das Sächsische Landeskriminalamt mitgeteilt, die Vorgehensweise deute auf eine geplante, organisierte Aktion hin.